Wutpilger-Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur. Ich begrüße euch zur Dezemberausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Das heißt genauer, ich begrüße die Hörerinnen und Hörer von Radio Korax in Halle, von Radio Lotte in Weimar und vom Freien Senderkombinat FSK in Hamburg. Und das Thema dieser Ausgabe von Wutpilger Streifzüge soll sein Gewalt. Anlass für dieses Thema ist ein wenig ein Anlass in eigener Sache. Neben meinen Aktivitäten fürs Radio bin ich auch Mitherausgeber einer Zeitschrift. Kunst, Spektakel und Revolution heißt diese Zeitschrift und Themenschwerpunkt der aktuellsten Ausgabe, der Nummer 5, ist eben Gewalt. Also die Gewalt der Verhältnisse, in denen wir leben. Und ich möchte dieses Thema hier im Radio aufgreifen und fortführen. Über Gewalt ganz allgemein lässt sich freilich kaum sprechen. Dieses Thema muss spezifiziert werden und so soll es in dieser Ausgabe gehen, um das Verhältnis von Herrschaft und Gewalt, von Gewalt und Kapitalismus, von Gewalt und Kultur, Gewalt und Subjektivierung. Auch diese Aufzählungen würden für sich jeweils mehr als eine Stunde für sich fordern, um ihnen jeweils gerecht zu werden. Und so soll hier auf das Bruchstück und die Montage zurückgegriffen werden, gewissermaßen angebrochene Gedanken, die dann jenseits des Radios off-air weitergeführt werden müssen. Und das ist dann eine Aufforderung an Sie als Hörerin oder Hörer. Und so begrüßt euch am Mikrofon Lukas Hohlfeld. Ladies and Gentlemen, welcome to Violence, the word and the act. While violence cloaks itself in a plethora of disguises, its favorite mantle still remains sex. Sex. Violence devours all it touches, its voracious appetite rarely fulfilled. Yet violence doesn't only destroy, it creates and molds as well. Es gibt keine Herrschaft ohne Gewalt. Die Gewalt sachlich vermittelter Herrschaft ist in den Institutionen verborgen und vollzieht sich als stummer Zwang der Verhältnisse. Offen zutage tritt sie in der Peripherie, an den Grenzen, gegenüber beschwerdearmen Bevölkerungsgruppen und im Ausnahmezustand. Sichtbar wird sie auch in der Deformierung der postmodernen Subjekte. Herrschaft zwingt ihren Gegnern die Frage der Gewalt auf. Ist sie einmal in der Welt, muss mit ihr umgegangen werden. Die äußeren Bedingungen und die Wahl der Mittel entscheiden darüber, ob die Revolution ihr im doppelten Sinne erliegt. Es gibt keine Kontinuität der Gewalt in der Geschichte in dem Sinne, dass Gewalt immer wirkt und somit als ursächliche Erklärung für historische Ereignisse dienen kann. Vielmehr ist es selbst erklärungsbedürftig, dass Gewalt wirken kann. Erklärungsbedürftig ist dabei weniger die Gewaltspirale, sondern dass Gewalt sich setzen kann, dass Gewalt in Ordnung übergeht, dass Gewalt akzeptiert und ertragen wird. Solche subtile Gewalt basiert auf Vermittlung. Sie wirkt durch spezifische Anordnungen der Körper und Sachen hindurch. Sie wird zu einer Struktur. Sie ist strukturelle Gewalt. Sie geht in die Subjekte ein und bestimmt deren Berechnungen und Erwartungen. Eine Kritik der Gewalt muss auf drei Ebenen ansetzen. Sie ist Kritik der politischen Gewalt, also Kritik des Staats. Sie ist Kritik der subjektivierten Gewalt, der Gewalt, die in die Subjekte eingesenkt ist, also die Aufarbeitung des Triebschicksals der Subjekte. Zuletzt heißt Kritik der Gewalt Verflüssigung ihres geronnenen Zustands. Das heißt theoretisch die historische Aufarbeitung insbesondere des Wechselspiels von Herrschaft, Revolution und Gegenrevolution. Das heißt praktisch, und davor schrecken wir zurück, Wiederaufnahme des Bürgerkriegs. Der eine Gedanke, der entspringt einem Text, was der erste Text ist von dieser Ausgabe von Kunst, Spektakel und Revolution. Dieser Text ist von Jörg Finkenberger und heißt Ordnung herrscht in Berlin. Ordnung herrscht in Berlin ist ja auch der Titel des letzten Textes, den Rosa Luxemburg geschrieben hat, angesichts der Niederschlagung des Spartakusaufstandes. Und es geht in diesem Text eben darum, ja, so ein bisschen aufzuzeigen, dass die Weimarer Republik und die Berliner Republik sieht sich ja auch als Erbin der Weimarer Republik, dass die eigentlich auf den Morden von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg basiert und geht der Frage nach, warum konterrevolutionäre Gewalt, wie sie eben in der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht sichtbar wird, warum die immer so maßlos eigentlich ist. Also, dass man immer wieder in der Geschichte feststellen kann, Revolutionen werden niedergeschlagen und es findet dann ein derartiges Gemetzel statt, das mit militärischer Rationalität eigentlich gar nicht mal gerechtfertigt werden könnte. Und ich will aus diesem Text so ein bisschen einen Gedanken so rauskristallisieren, der für mich wichtig ist oder eine Reflexion, die sich für mich an diesen Text auch mit anschließt, nämlich, dass der Staat eigentlich eine Bürgerkriegspartei ist. Eine Bürgerkriegspartei, die siegreich aus dem Bürgerkrieg hervorgegangen ist und sozusagen mithilfe dieses Sieges dann sozusagen die Spielregeln der Ordnung festlegen konnte und gleichzeitig diese Spielregeln als Allgemeininteresse darstellt. Staat als siegreiche Bürgerkriegspartei, ein Beispiel, um das vielleicht irgendwie so ein bisschen deutlich zu machen, wo das sichtbar wird, dass der Staat immer auch eine Bürgerkriegspartei ist. Zum Beispiel, wenn Staaten zerfallen und eine staatliche Ordnung zusammenbricht, ist es meistens in der Regel der Fall, dass dann ein Bürgerkrieg entsteht und sozusagen unterschiedliche Bestandteile des Staates in kriegerische Auseinandersetzungen miteinander treten. Und ich glaube, man muss sich klar machen, dass eben diese Herrschaft von Warlords, diese Herrschaft von Banden und Rackets, dass das eben nicht das ganz andere des Staates ist, sondern dass das eben die Gewaltpotenz ist, die der Staat zusammenhält und die dann eben im Zerfall des Staates freigesetzt wird. Und es gibt eben auch das historische Beispiel, das in diesem Text von Jörg Finkenberger behandelt wird, nämlich der Erste Weltkrieg. Also man kann das vielleicht ganz grobschlächtig so zusammenfassen, dass unter dem Kaiserreich sozusagen sowas wie ein kapitalistischer Staat entsteht, ein sozusagen zentralisierter Nationalstaat, also eben bestehend in der Reichseinigung, die mit dem Deutsch-Französischen Krieg einherging. Und dieser Staat sozusagen gerät dann seiner Logik nach zu dieser Zeit eben in die Konkurrenz der Staaten um Einflusssphären auf der ganzen Welt. Und diese Konkurrenz hat sich ja dann bekanntermaßen im Ersten Weltkrieg ausgetobt. Und ich glaube, es ist relativ wichtig zu sehen, dass dieser Erste Weltkrieg in Deutschland eben durch eine Revolution beendet worden ist, nämlich durch die Novemberrevolution. Jetzt hatte diese Novemberrevolution zunächst erstmal zur Folge, dass sozusagen die Sozialdemokratische Partei an die Macht gekommen ist. Es war zu dem Zeitpunkt halt schon so, dass sich eine Führungsriege herausgebildet hatte, der Sozialdemokratischen Partei, der Arbeiterbewegung in Deutschland, die eigentlich ein ganz eigenes Interesse daran entwickelt hat, selber Bestandteil des Staates zu werden. Und so hat sich die Sozialdemokratie dazu entschieden, die Rätebewegung, also die Bewegung von Arbeiter- und Soldatenräten, die eben sozusagen die Novemberrevolution möglich gemacht haben, diese weitergehenden Bestrebungen, die mit den Räten verbunden waren, niederzuschlagen. Also das kann man ja sehen, dass sozusagen vor der Weimarer Republik und dann auch im Laufe der Weimarer Republik es eine ganze Reihe eigentlich von Bürgerkriegen gibt, die Klassenkämpfe sind, wo es eben gerade darum geht, auszuhandeln, auch im Bürgerkrieg auszuhandeln, welche Form von Ordnung sich durchsetzt. Und das war eben in den Anfangsjahren der Weimarer Republik tatsächlich die Frage, ist es eine bürgerliche Republik, ein bürgerlicher Staat, der sich durchsetzt, oder ist es eben die Räterepublik, die Vereinigung der Arbeiter- und Soldatenräte. Und das finde ich, hat eben Jörg Finkenberger in seinem Text sehr gut herausgearbeitet, dass sozusagen auf diesem Weg eben sozusagen die Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg notwendig war und man eben darüber sehen kann, wie sozusagen eine Bürgerkriegspartei ja sozusagen die allgemeine Ordnung durchsetzt. Nach wie vor die beeindruckendste Formulierung zu diesem Zusammenhang, eine, die ich kurz mal vorlesen will, von Walter Benjamin aus der Einbahnstraße, aus dem Schluss. Der Passus heißt Zum Planetarium, wo Benjamin nochmal so eine Art Kosmologie entwirft. Und es geht um die Technik, um die Gewalt der Technik auch, natürlich mit Blick auf, ja, jetzt sage ich schon natürlich, ne? Also mit Blick auf den Ersten Weltkrieg und auch die Gewalttechnik, die im Ersten Weltkrieg, ja, wie soll man das formulieren, gar nicht entfesselt wurde, sondern als Krieg technischer Fortschritt in seiner Gewalt entfesselt wurde. Da ist vom Blutmeer die Rede und Sinn aller Technik haben wir es, der Sinn ist Sinn aller Technik, hat die Technik die Menschheit verraten und das Brautlager in ein Blutmeer verwandelt, Naturbeherrschung, so lehren die Imperialisten, ist Sinn aller Technik. Wer möchte aber einem Prügelmeister trauen, der Beherrschung der Kinder durch die Erwachsenen für den Sinn der Erziehung erklären würde? Ist nicht Erziehung vor allem die unerlässliche Ordnung des Verhältnisses zwischen den Generationen und also, wenn man von Beherrschung reden will, Beherrschung der Generationsverhältnisse und nicht der Kinder? Und so auch Technik nicht Naturbeherrschung, Beherrschung vom Verhältnis von Natur und Menschheit. Also, was Benjamin hier sagt, ist, dass es im Bezwingen des Naturverhältnisses, im Bezwingen der Naturgewalt gar nicht so sehr darum geht, gewissermaßen die Naturgewalt durch eine andere Form der Gewalt zu ersetzen, sondern sich in ein reflektiertes Verhältnis zur Naturgewalt zu bringen und eben dieses Gewaltverhältnis selber in seine Gewalt zu bringen. Das ist im Übrigen nichts anderes als das, was er in dem Aufsatz zur Kritik der Gewalt, der an vielen Stellen ja sehr kryptisch anmutet, eben auch formuliert. Also dass wir das, was er unterscheidet, als die einzig dann doch gerechtfertigte Form der Gewalt, eben die waltende. Ne? Also das wäre das Verhältnis, was man einnehmen sollte zur Naturgewalt. Und das würde nicht nur mit sich bringen, ein ganz anderes Verhältnis zur Gewalt, sondern natürlich auch ein ganz anderes Verhältnis zur Natur überhaupt. Alles, was du siehst, man entstand durch Gewalt. Friede, Freude, Eierkuchen, alles durch Gewalt. Die Sicherheit, die du genießt, alles durch Gewalt. Die Aufklärung und die Entwicklung, Gewalt. Demokratie, Revolution, Gewalt. Das Chaos, die Ordnung, alles durch Gewalt. Das Universum, die Galaxien, durch Gewalt. Also zeig mal ein bisschen mehr Respekt vor Gewalt. Alles, was du siehst, man entstand durch Gewalt. Friede, Freude, Eierkuchen, alles durch Gewalt. Die Sicherheit, die du genießt, alles durch Gewalt. Potent ist die Gewalt, weil sie zerstören kann. Darin liegt ihre Kraft. In der Schaffung hingegen ist Gewalt impotent. Das mag zwar eine Binsenweisheit sein, aber sie ist doch extra zu betonen. Gewalt erntet keine Felder, sie baut keine Häuser, sie schreibt keine Gedichte und sie errichtet keine Freundschaften. Aber Gewalt setzt Menschen mächtig unter Druck. Sie vermag, alles Mögliche und auch Unmögliche zu verhindern, ja, auszuschalten. Von der Gewalt kann zwar niemand leben, aber mit ihr kann man aufräumen, verletzen, töten. Offene Gewalt ist das schärfste Mittel jeder Drangsalierung. In der aktuellen Vorgeschichte spielt Gewalt eine vorrangige Rolle in der Strukturierung menschlicher Sozietät. Das soll man nicht gutheißen, aber man sollte es doch begreifen. Die Dominanz ist, schauen wir genau hin, bestechend. Gewalt ist ein, wenn nicht der zentrale Faktor von Herrschaft, egal ob sie angewendet und angedroht wird oder nur als Möglichkeit sich zusammenbraut, weil in den Eingeweiden der Macht schlummernd. Der politische Wettbewerb ist ja, wie auch die ökonomische Konkurrenz, nichts anderes als domestizierter Krieg. Dem obligaten Kampf der Interessen ist die Gewalt stets beigegeben. Politik entschärft die Kampfarena der Konflikte nur scheinbar. Essentiell ändert sie nichts. Durch Politik wird Gewalt nicht sistiert, sondern lediglich substituiert. Gewalt bleibt das erste und das letzte Mittel von Herrschaft. Gewalt ist subjektive Willensform, weil sie aufgeherrschte Kommunikationsform ist. Leute sind nicht gewalttätig, weil sie instinktiv aggressiv sind, sondern weil sie implizit wie explizit angeleitet werden, sich gewalttätig zu verhalten. Gewalt. Ich glaube, dass es schwierig ist, sozusagen diesen Begriff irgendwie festzumachen und den irgendwie festzunageln, in den Brust zu bekommen, weil er auf eine doppelte Art und Weise total ist. Also das schreibe ich auch, dass er also auf der einen Seite sozusagen soziogenetisch betrachtet total ist, dass er die Gewalt uns als im Gesellschaftszusammenhang als total entgegentritt, im Begriff des Rechts etwa, und im Begriff des Staates, des bürgerlichen Staates, und wirkt durch die Subjekte hindurch, die dieser Zusammenhang irgendwie umfasst, sowohl vermittelt als auch unvermittelt, also an der Peripherie viel unvermittelt, aber auch in der Peripherie, die im Zentrum liegt, also im Gefängnis. Und ontogenetisch ist die Gewalt eben auch eine totale, also ist das Erste, also in Form der Versagung, was man als kleiner Mensch irgendwie erlebt, die Geburt, dann die Abnabelung von der Mutterbrust, dann die Gewalt des Vaters, der sozusagen Symbol des Gesellschaftlichen ist, wenn man das so sagen möchte, unter dessen Gewalt der eigene Körper zu etwas zu bekämpfen wird und man sich selbst kastrieren muss, um Subjekt zu werden. Das sind ja alles Gewalterfahrungen, die ganz tief im Subjekt drinstecken und sich sozusagen schwer begrifflich fassen lassen. Aber ich denke, in dieser beiden Hinsicht, also sowohl in dieser soziogenetischen als auch ontogenetischen Art und Weise, ist es sozusagen fatal, ohne einen Begriff von Gewalt Subjekt in Gesellschaft bestehen zu wollen. Gewalt wütet im Inneren. Vormalig unbewusst, heute wieder auferstanden. Menschenopfer dem totalen Schmerz. Wie im Außen ist sie auch hier total als Spaltung. Gewalt der Triebe und Gewalt des Über-Ich kulminieren mit aller Brutalität in den so friedlich allmächtigen neoliberalen Persönlichkeiten. Sie müssen ständig töten, um ein Selbst zu sein. Liebe und Gewalt bedingen den postmodernen Narzissmus, formen den Teveleitschen Körperpanzer, der keines Drilles mehr bedarf. Außen hart, innen immer heißer werdend. Ja, wie Gewalt mit Subjektivität zusammenhängt, kann man auch wieder auf zwei verschiedene Arten und Weisen sozusagen betrachten. Also ontogenetisch und soziogenetisch, obwohl das, also sozusagen, das auch so zwei verschiedene Ebenen zu setzen und gegeneinander überzustellen, halt irgendwie auch schon, also liegt man auch schon, also dass das sozusagen, dass das natürlich wäre, als geworden, weil es so ein geworden ist. In der Dialektik der Aufklärung zum Beispiel wird ja die Geschichte des Odysseus, der dafür steht, also sozusagen als erstes bürgerliche Subjekt sozusagen, oder diese Geschichte nacherzählt wird, auch mythologisch nacherzählt wird, der entsteht ja gleichzeitig mit der Gewalt, also mit der Gewalt, die er an der Natur verüben muss, der Gewalt der Triebunterdrückung und als Teil auch dieser Geschichte der Gewalt gegen andere Menschen. Also mit dieser dreifachen Gewalt wird das Subjekt geboren. Das ist sozusagen die Geschichte dieser Odyssee. Ich glaube, vielleicht ist es gar nicht möglich, das woanders als mythologisch zu fassen, solange wir selber sozusagen noch im Mythos leben, also die Aufklärung eigentlich nicht passiert ist. Darum ist es vielleicht auch so schwer, das so richtig zu fassen zu bekommen. Und im Subjekt wiederholt sich das. Also sozusagen jeder kleine Mensch, um ein Subjekt zu werden, muss diese Gewalt an sich lernen. Und sozusagen lernen, sich selbst zu brechen, um Subjekt zu sein. Also sich wegzuwerfen, um sich zu gewinnen, das gehört zum Subjektsein dazu, ohne dass ich der Begriff des Subjekts irgendwie gar nicht zu haben. Das Subjekt gebietet sich selbst als Diktator, der alles lebendig Zuckende tot sehen will und es doch braucht, um es beherrschen zu können, um Diktator zu bleiben. Die Gewalt der Triebe und des Gesellschaftlichen bringen das Ich hervor und bedrohen es ständig mit dem Tode. Daher lassen sich freiheitliche Vernunft und Rationalität nicht unvermittelt gegenüberstellen. Sie leben und sterben aufgrund derselben Gewalt. Heute ist diese Gewalt anders. Das postmoderne Subjekt ist nicht autoritär. Es ist das wiedergeborene Allmächtige. Also ich betrachte die Postmoderne als eine Art Schicksalszusammenhang. Also dass die für uns, also die wir in ihr leben, Schicksal ist, dahinter steht also eine ganz große These, und zwar die der irgendwie Remythologisierung, also dass wir einen gewissermaßen neuen Umschlag der Dialektik der Aufklärung erleben, könnte man vielleicht sagen. Ich versuche das gleich nochmal zu fassen, aber vielleicht nochmal also von der anderen Seite her, der Begriff existiert halt irgendwie, ich glaube, halt ungefähr Anfang des letzten Jahrhunderts, taucht er irgendwie auf an verschiedenen Stellen. In den 70ern ist er zu so einem gewissen ästhetischen Ruhm gelangt, als Stilbezeichnung, irgendwie vor allem im Bereich der Architektur. Dann gab es in den 80ern so verschiedene soziologische Diskussionen. Das sind vielleicht Vorreiter, könnte man sagen. Aber ich glaube, zur Wirklichkeit gelangt dieser Begriff eigentlich erst, ich würde ihn als Epochenbegriff bezeichnen, am Ende des Kalten Krieges, also im Zuge des Endes der Geschichte, wie Fukuyama das sagt, und des Endes der großen Erzählung, wie Leuthard das sagt. Also so benutze ich diesen Begriff, dass der Wunsch dieser Begriff oder wie er sich in diesem Begriff ausdrückt, ist, mit der Gewaltgeschichte der Moderne endlich Schluss zu machen. Darum muss dieses Danach und das Ende, also alles, was davor war, sozusagen muss beendet sein, muss dieses Danach so hochgehoben werden. Und meine These ist halt, dass es dieses Danach nicht gibt, sondern dass sich die Gewalt transformiert hat und anders fortwächst. Und zwar in den Subjekten. Und das macht halt was mit den Subjekten. Es gibt zum Beispiel, ganz spannend, aber das kennt man ja vielleicht auch, diese Figur des, ja, oder das Konzept des autoritären Charakters als ein Konzept, um sozusagen zu erklären, was am Ende der Subjektivität passiert, die dann im Faschismus mündet, beziehungsweise Voraussetzung dafür ist. Oder sein Produkt, vielleicht beides. Da ist der Fokus sozusagen irgendwie auf noch einer Gewalt von außen. Und ich glaube, heute geht es eher um so eine Art Selbstunterwerfung, was zum einen furchtbare Gewalt an einem selbst ist, deswegen auch dieses Begriff des Opfers, also des Menschenopfers. Die Menschen müssen sozusagen etwas Menschliches von sich opfern. Und zum anderen aber ist das nur möglich, indem man sich selbst sozusagen zum Göttlichen erhebt. Also mit der Macht, sich selbst zu brechen, sich fungibel zu machen, zum Exemplar, einsetzbar für den Kapitalismus, für die nächste Beziehung und so weiter. So der neue autoritäre Charakter wäre dann narzisstisch. Also der zeichnet sich durch eine kindliche Allmachtsfantasie aus, könnte man sagen. Das heißt also, dass sozusagen die Gewalt ist eben nicht verschwunden, sondern hat sich in die Subjekte transformiert, auf eine bestimmte Art und Weise. Und das wäre dann sozusagen ein Zustand postmoderner Odyssee, in der Gesellschaft zusammenhang und zum Schicksalhaften wird. Und damit wäre postmodern eben sowohl ein Begriff, mit dem man es schafft, eine Abgrenzung gegenüber der Moderne, also einen Bruch irgendwie auszudrücken, und andererseits eine Kontinuität. Also die Postmoderne ist eben ohne die Geschichte der Moderne nicht zu denken. Vielleicht ist das halt immer ganz gut irgendwie zu fassen über so eine Internalisierung-Externalisierungsthese. Also sozusagen man sich anzuschauen, wie die Gewalt, also von außen sozusagen in die Subjekte sinkt und irgendwas mit denen macht. So. Und auf der anderen Seite, und das ist halt die andere Seite, und die kann man da natürlich irgendwie auch nicht vernachlässigen, die auch wieder externalisiert wird, also in Form von irgendwie einfachen Aggressionen bis halt zu Kriegen. Und das sieht man ja auch zum Beispiel ganz aktuell irgendwie an den Bismarck Mauern Europas, wo es darum geht, den eigenen Wohlstand zu verteidigen. Da ist es irgendwie kein Problem, irgendwie Gewalt anzuwenden. Oder die eigene Ordnung im Inneren zu verteidigen. Ich habe zum Beispiel das Beispiel Gefängnis genannt, wo es um die Peripherien im Zentrum geht. Ja, die eben Gewalt existiert natürlich weiter fort, also sowohl vermittelt als auch unvermittelt. Gelegentlich, wenn ich morgens auf die Straße trete, stellt sich mir ein Bild vor Augen. Ein Rosinenbomber fällt auf die Sonnenallee. Neben mir steht eine Frau an der Bushaltestelle. Ich sehe sie die Augen aufreißen. In Zeitlupe verzieht sich ihr Mund und wird von einem Metallstück durchbohrt, das in leichtem Bogen auf sie zugeflogen ist. Die Stimme Jahwes erklingt im Munde Jesajas. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe. Denn siehe, der Herr wird ausgehen von seinem Ort, heimzusuchen die Bosheit der Bewohnerinnen der Erde. Dann wird die Erde offenbar machen das Blut, das auf ihr vergossen ist, und nicht weiter verbergen, die auf ihr getötet sind. Ich blinzle, bevor sie mir leblos entgegenfällt. Das Bild des Rosinenbombers, also erstmal ist es ja also ein umfunktioniertes Frachtgerät, das eben fliegen kann, und in dem halt vor allem Nahrung und verschiedene Hilfsgüter irgendwie von den Alliierten transportiert wurden. Also es geht um etwas Ernährendes irgendwie, etwas und auch was Rettendes, also das ist ja auch irgendwie im Begriff der Alliierten irgendwie auch drin. Und das aber sozusagen führt ja nicht dazu, irgendjemanden zu ernähren oder so, sondern der Rosinenbomber fällt vom Himmel und wird dann tödlich. Also verursacht wie alle Dinge, großen, schweren Dinge, die vom Himmel fallen, ein Krater und Splitter und bringt dann auch noch jemanden um da in dem Tagtraum. Und meine Assoziation war da sowas wie die Mutter zu Fall bringen, also weil eben dieses Ernährende und die Rettung sich im Bild der Mutter irgendwie festhalten lassen. Um zwar die Mutter zu Fall zu bringen, um selbst in den Himmel aufzusteigen. Narzissten haben eben keine Mütter. Also sie wollen keine Mütter haben. Das ist sozusagen der Konflikt, um den sich das alles dreht. Und dazu passt natürlich, also wenn wir im Bild des Mutes bleiben, also das wäre sozusagen das Bild des Muttermordes. Wir haben von Freud dann noch das Bild des Vatermordes, wie er sich halt auch in diesem Menschenopfer, deswegen ist das Menschenopfer ja auch in diesem Titel drin, die Geschichte sozusagen, der Vater umgebracht wird, damit die Gemeinschaft der Brüder eben friedlich leben kann, dass darin sozusagen also dieser Allmachtsglaube des Narzissten vielleicht ausdrückt, keiner, also seine Beziehung, also alle Abhängigkeiten, die Schmerz bedeuten könnten, auslöschen zu müssen, um sich sozusagen vermeintlich autonom zu werden. Kann ausholen, nämlich allgemein fragen, in welcher Weise historisch mit Gewalt umgegangen wird, wie auch über Kunst oder Ästhetik oder bestimmte kulturelle Praktiken, auch Naturgewalt meinethalben, kompensiert wird. Und bin, das ist alles sehr grob und das sind ja nur Fragmente, die ich da liefere, bin auf die Höhlenmalerei gestoßen, nämlich dass ein Großteil der in Höhlenmalerei dargestellten Bilder Gewaltbilder sind. Es geht um Jagdszenen und bei der Jagd nicht um die Geschicklichkeit, wie man jetzt irgendeinem Tier auflauert, sondern es geht um Tötung. Es geht um Tötung, geht darum, selbst getötet zu werden. Es geht um Kampf. Es geht offenbar um Leben und Tod. Also dieses Gewaltverhältnis spielt eine große Rolle. Das beschäftigt die immer in Anführungszeichen gesetzt kulturellen Kompensationsstrategien der Menschheit seit ihren Anfängen in eben diesem Bereich der Kultur. Das geht in die griechische Antike ein. Da fand ich nochmal sehr interessant, bei Jakob Burckhardt nachzulesen. Das Bild, was wir auch als Moderne von der Antike haben, ist ja, dass gerade deshalb die Antike ein Bezugspunkt ist, weil sie als gewaltfrei erscheint, weil das der Herd der Humanität ist und so weiter, das ist ziemlicher Unsinn. Also das ist hochgradig ideologisch verbrämt. Gerade die griechische Antike ist, abgesehen davon, dass es ohnehin eine Sklavenhaltergesellschaft war, das weiß man mittlerweile, und eben auch das Patriarchatsverhältnis einigermaßen klar strukturiert war, ist auch in ihren kulturellen Selbstverarbeitungsstrategien im Hochmaße eine Gewalt auf Gewalt bauende Gesellschaft und Kultur gewesen. Das schildert alles Jakob Burckhardt bereits im letzten Jahrhundert, was übrigens Nietzsche hat ja bei Burckhardt studiert, natürlich auch in eine Philosophie, wie Nietzsches mit reingeht und wieder rückgekoppelt ist an eine bestimmte Gemengelage um 1900 und sicherlich auch bestimmte Bewusstseinslagen vor dem Ersten Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg mitbestimmt, aber das nur als eine ganz lose Fußnote jetzt. Die Kulturindustrie, wenn man sie technisch reduzieren will, und Adorno und Horkheimer haben das offensichtlich auch vor Augen, ist die Filmindustrie. Ist also insofern an neue Kulturtechniken gebunden, die ganz klar bildgebende, apparative Techniken sind. Fotografie, auch Bildreproduktion in illustrierten Magazinen und so weiter, aber dann vor allen Dingen der Film. Und es finden sich sehr früh in der Filmtheorie, eigentlich sozusagen kann man das auch so formulieren, mit der Filmtheorie sofort Problematisierung, wie der Film mit Gewalt umgehen kann. Also dass der Film auch gerade ein Medium ist, was reale Gewaltverhältnisse, sei es Krieg, sei es auch Naturkatastrophen, was auch immer, so darbieten kann, dass überhaupt eine Auseinandersetzung mit diesen Gewaltverhältnissen möglich ist. Das ist gewissermaßen als Problem erkannt, auch als sehr rudimentär psychologisches oder psychisches Problem. Es gibt einen Krieg, alle wissen, dass das Gewalt ist, Menschen sterben, Einzelne sind traurig erschüttert oder selber betroffen von dieser Gewalt. Aber es werden ja über, kann man ruhig so sagen, über Jahrtausende in der Menschheitsgeschichte keine Rückschlüsse daraus gezogen. Also die Darstellung von Kriegen sind da. Also die sind bis zur Historienmalerei sind sie da, oder die gallischen Kriege, ist alles dokumentiert. Erst mit dem Film scheint sich das zu ändern, beziehungsweise mit der Fotografie. Also du hast es eben gesagt, der Vietnamkrieg ist der erste Film, der das als Fernsehbilder liefert. Der Erste Weltkrieg ist der erste Krieg, wo die Fotografie Bilder liefert, auch in neuen Perspektiven. Also man kann jetzt mit dem Flugzeug aus der Vogelperspektive Bilder des Grauens liefern, aber eben auch mit Nahaufnahmen, zerschossene Gesichter und so weiter. Also diese Bilder kursieren ja. Und dadurch ergibt sich gerade über diese, jetzt sehr einfach gesagt, visuelle Ästhetisierung von Gewalt oder von Bildern, die man mit Gewalt assoziiert, ein neues Verhältnis zur Gewalt, übrigens dann auch nochmal zur Staatsgewalt. Die Kulturindustrie greift es auf, und zwar in Bela Balázs hat es eigentlich zuerst dargestellt, ohne das zu problematisieren. Er redet nämlich davon, dass der Film in der Lage sein muss, die reale Gewalt darzustellen, ohne sie zu banalisieren. Das ist aber genau das, was Kulturindustrie macht. Also es gibt eine Übertreibung der Gewalt, die gleichzeitig untertrieben wird. Wir haben bis in die 1990er Jahre rein im Wildwestfilm, im Science-Fiction-Film, im Kriminalfilm Hunderttausende von Toten, die in der Regel alle, wenn sie erschossen werden, ohne Blut sterben. Der Tod, der Gewalttod im Film ist immer ein sehr einfacher Tod. Menschen sterben, sind sie tot, kommen die Nächsten. Es gibt wenig Blut, es gibt wenig Szenen, wo man wirklich Ekel empfindet. Ja, also, aber trotzdem, die Gewalt ist da. Also das ganze Wildwest-Genre wäre nicht denkbar ohne Gewaltexzesse, die aber auf eine sehr merkwürdige Art nie exzessiv sind in ihrer Bildlogik. Eine sehr interessante These scheint mir da zu sein, die von Wolf Lepenis Anfang der 70er geäußert wurde im Hinblick auf Italo-Western, die ja eine große Rolle spielen, auch in der Linken im Übrigen nochmal in der Theorie, dass diese Sergio Leone und so weiter, dass das Filme sind, die nochmal die Revolutionsgeschichte ins Kino bringen. Nämlich, ja, es gibt eine Debatte, eine sehr bürgerliche Debatte, wie weit darf jetzt der Film selber brutalisiert Gewaltbilder zeigen. Und Lepenis sagt, das Problem ist, das Medium Film an sich ist gewaltförmig. Und es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, uns dann über einzelne, was weiß ich, zum Beispiel Italo-Western zu unterhalten, ob die jetzt besonders gewaltförmig sind, wenn das Medium an sich gewaltförmig ist und wir diese Gewaltförmigkeit nicht befragen. Und jemand, der das ja zuerst dargestellt hat, ist Walter Benjamin mit seinem Kunstwerkaufsatz. Nämlich in einer sehr merkwürdigen Drehung, die zum Ende des Kunstwerkaufsatzes erscheint. Es wird ja in der Regel oder sehr gerne so gelesen, dass Benjamin eigentlich verteidigt die Demokratisierung der Massenkultur und so. Das halte ich ja für großen Unsinn. Aber nichtsdestotrotz ja eben so die Annahme hat, hier geht es um Zerstreuung, jeder hat das Recht, vor der Kamera zu stehen und so weiter. Und dann gibt es aber eine sehr merkwürdige Wendung, eben im Hinblick auf diese Formel der Ästhetisierung der Politik. Und da auch nochmal gewissermaßen im Rückgriff nochmal auf diese Naturgewaltsverhältnisse die Formulierung, früher waren die Menschen Schauobjekte der Götter und jetzt sind sie es für sich selbst geworden. Und natürlich redet er über den italienischen Futurismus, der den Ersten Weltkrieg verherrlicht, aber davon kann man es wegnehmen. Eigentlich kann man sagen, dass jeder Kamerablick, egal was wir, selbst wenn wir eine Blumenwiese sehen, eigentlich ein Blick ist, der insofern von der Logik der visuellen Anordnung einer ist, der gewissermaßen auf zumindest hierarchischen Strukturen aufbaut und insofern auch auf Gewalt aufbaut. Aber eben in einer Weise, wo man nicht gleich sagen kann, das ist jetzt das Schlimmste, was ich je gesehen habe, diese Blumenwiese, sondern die technische Struktur und dann schließlich auch die Verabsolutierung dieser technischen Struktur, die ist als gewaltförmiges Verhältnis in das, was wir Kulturindustrie nennen, eingeschrieben. Der Irrsinn der kapitalistischen Produktionsweise tritt hervor, indem sie sich von ihrer Bindung an den Gebrauchswert, wenn schon nicht vollends löst, so doch diesen selber setzt und zur planmäßigen Vernichtung von Wert um der Erhaltung der Ruinen des wertvermittelten sozialen Gefüges willen übergeht. So assoziiert sich Produktivität anstatt mit dem, was Produktivkraftentwicklung ihrem Begriff nach bedeutet, mit der Beförderung von Destruktivkräften. Das gesamte Leben ist erfüllt von der Aura des Todestriebs. Ja, quasi, das sind jetzt Begriffe, die relativ vermittelt auf etwas anderes zeigen. Und zwar zeigen sie vermittelt eigentlich auf die Grundstruktur der Gesellschaft. Und zwar in dem Sinne, dass quasi der Gesellschaftszusammenhang selber so brutal geworden ist und quasi auch mit so versuchen wir das zu zeigen. Ja, also mit der Entwicklung der kapitalistischen Ökonomie und der großen Krise der kapitalistischen Verwertung, die seit den 1970er Jahren einsetzt. Und der quasi damit einhergehenden auch Verrohung der Mehrwertproduktion überhaupt, im Übergang quasi wieder in Raubökonomie auch, also was ja letztlich in Südamerika und auch im Nahen Osten zu sehen ist. Also quasi zu sehen, wie sich quasi die Produktionsweise selbst ihrem Inhalt nach negativ wandelt und zu sehen, wie das aber auch auf die Subjekte natürlich zurückwirkt, die je mehr sie auch von dieser Welt getrennt werden, eigentlich tatsächlich auch alles Subjekte keine Möglichkeit haben, sich eigentlich dieser Welt positiv irgendwie ausdrücken zu können, sondern tatsächlich ja auch von dieser Welt zurückgestoßen werden, selber sich quasi nur noch negativ auf diese Welt beziehen können. Und ich denke, dass man sowas tatsächlich auch sehen kann, quasi in der Brutalität, die sowohl bei den Rekruten des Islamischen Staats vorhanden ist, genauso wie beim deutschen Kleinsparer, der quasi bereit ist, für seine Einlagen Griechenland zu opfern oder ähnliches. Also insoweit quasi würde ich sagen, ist die Welt erfüllt von der Aura des Todestriebes, in dem quasi auch die entfesselte Konkurrenz unter den Lohnabhängigen, auch die zunehmende Zahl an Überflüssigen, die quasi für den Verwertungsprozess nicht mehr in Frage kommen, in dem das quasi alles so eine brutale Note hat, gegen die aber auch im Moment keine sichtbare kommunistische Bewegung steht, die diesen Zustand irgendwie in einem besseren Zustand aufheben will, sondern im Moment stehen nur verschiedene Spielarten brutaler irgendwie Verwaltungsszenarien zur Auswahl. Und das ist das Dilemma, worauf wir da hinweisen wollten. Es gibt nur eines, das schlimmer ist als Ungerechtigkeit. Und das ist Gerechtigkeit ohne Schwert. Oscar Wilde. Die ihrer selbst mächtige, zur Gewalt werdende Aufklärung selbst vermöchte die Grenzen der Aufklärung zu durchbrechen. Adorno und Horkheimer. Ja, ich denke, dass worauf Adorno und Horkheimer da ja hinweisen, ist das Problem der Aufklärung in der Geschichte ja auch ist, dass tatsächlich Aufklärung als aufklärerisches Denken verbunden ist quasi mit einer gewaltförmigen Gesellschaft und natürlich mit Herrschaft. Natürlich zum Beispiel der Antike, der Herrschaft der Sklavenhaltergesellschaft und später dann natürlich der Bourgeoisie und quasi der kapitalistischen Klasse. Und dass die Aufklärung ja sich selbst verrät, indem sie quasi diesen Moment, wie sie eben auch mit den herrschenden Verhältnissen verbandelt ist, wenn sie den ausblendet. Und genau quasi die Aufklärung kann sich ja nur selber wiederum tatsächlich als Aufklärung in die Welt setzen, indem sie eben diese Kumpanei letztlich mit den herrschenden Verhältnissen auch aufkündigt und dann. Ja, ich meine, Horkheimer sagt es an einer Stelle sehr deutlich, die deutsche Aufklärung, das sind Marx und Engels. Da geht ja quasi den Schritt auch über quasi die Opposition dann auch von Kant und Hegel hinaus. Also da denke ich, hat man quasi die Aufklärung, also die dann da im Sinne von Adorno und Horkheimer zur Gewalt wird, ist ja die Aufklärung, die eben nicht die selber die Gewalt ist und nicht mehr abhängig ist von der Gewalt und dementsprechend eben nicht nur in einer selbst unterworfenen Position ist, sondern quasi tatsächlich ihren Anspruch eben auch durchsetzen kann, beziehungsweise praktisch behaupten kann, beziehungsweise überhaupt erstmal praktisch beweisbar machen würde. Und ob das jetzt direkt mit der Geschichte quasi der Sowjetunion zusammenhängt oder ob man nicht schauen müsste, inwieweit selbst in der Sowjetunion eben auch Marx und Engels zum Beispiel die deutsche Aufklärung letztlich auch zu einer Legitimationsideologie geworden ist und dementsprechend natürlich selber quasi wieder in dem klassischen Verhältnis der Aufklärung zu Gewalt landete. Das ist, glaube ich, tatsächlich auch interessant. Ja, ich glaube, dass das ja vor allen Dingen auch ein Problem ist, ne? Wenn man sagt, die Aufklärung muss sozusagen die Kumpanei mit den Verhältnissen und mit der herrschenden Gewalt aufkündigen, aber sie kann diese Kumpanei nur aufkündigen, indem sie selbst zur Gewalt wird. Also es steht ja in diesem Satz von Adorno und Horkheimer nicht nur drin, dass diese Kumpanei aufgekündigt werden soll, sondern dass sie dann selber zur Gewalt werden muss. Und das ist aber ein Problem, das ja sozusagen damit zusammenhängt, dass die Gewalt nun einmal in der Welt ist und auch die sozusagen was gegen diese Gewalt haben, ja, mit diesen Maßstäben der Gewalt irgendwie umgehen müssen. Mir kommt das so vor, als ob das das Grundproblem eigentlich sozusagen jedes revolutionären Denkens eigentlich letztlich ist. Aber stellen wir uns diese Gewalt, die Adorno und Horkheimer da apostrophieren, mal so vor wie die göttliche Gewalt bei Benjamin. Also die Gewalt, die quasi in ihrem letzten Akt den Grund der Gewalt vernichtet, indem sie quasi die klassenlose Gesellschaft stiftet und quasi erstmal die Trennung der Klassen aus der Welt nimmt. Also dieser Akt der Gewalt ist dann auch der letzte Akt der Gewalt. Aber welche Garantie kann die göttliche Gewalt geben, dass sie selbst mit dem Angriff auf die bestehende Gewalt verschwindet? Ist nicht gerade das Göttliche ein Verweis auf das Jenseits, ein Versprechen, das immer kurz davor steht, eingelöst zu werden, das aber niemals eingelöst wird? Die revolutionäre Gegengewalt hat ein Problem. Als Gegengewalt muss sie eine Machtkonkurrenz zur herrschenden Gewalt werden. In dieser Konkurrenz muss sie aber Maßstäben gehorchen, die der bestehenden Gewalt allzu ähnlich sind. Was ist das für eine elendige Wahl? Zur Gewalt werden, aber mit der Gefahr, sich der herrschenden Gewalt anzuähneln? Oder die herrschende Gewalt weiter akzeptieren? Es ist die bestehende Herrschaft, die jetzige Gewalt, die uns vor diese Frage stellt. Und allein dieser Umstand kann doch nichts anderes als eine Anklage ans Bestehende sein. Gewalt geredet, dabei meistens allgemein geblieben, verblieben in philosophischen Gefilden, kommen wir also abschließend noch einmal zu einer Debatte, die mehr mit der Gegenwart verbunden ist. Die Debatte, die eingesetzt hat mit dem Summer of Hope, mit den zunehmenden Migrationsbewegungen nach Europa und nach Deutschland, die sogenannte Flüchtlingsdebatte, die dann in Deutschland geführt wurde und unweigerlich dazugehörig eben die brennenden Flüchtlingsheime und immer wieder Anläufe zu Pogrom. Und da findet ganz offensichtlich eine Art von Gewalt statt, die auch begriffen werden muss und über die man theoretisch diskutiert werden muss. Ich will das versuchen, nur so ein bisschen an einem Punkt zu machen. Also das ist gar nicht erschöpfend und es ist auch nur so ein Gedanke, der ja so skizzenartig vielleicht ist. Ich habe das, nämlich als diese Flüchtlingsdebatte so losging, hab ich da so eine Beobachtung gemacht, nämlich als Katrin Oertel, die damals noch in der Führungsriege von Pegida gewesen ist, zu Gast gewesen ist in einer Talkshow im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und da ein junger CDU-Karrierepolitiker saß, der Katrin Oertel ihrer Argumentation entgegengehalten hat, ja, wir sehen das Problem mit den Flüchtlingen ja auch. Und hat ihr sozusagen versuchen zu zeigen, dass sie mit ihrer Vehemenz nicht recht hat, weil ja sozusagen die Große Koalition ja gerade eben schon die Flüchtlingsströme dadurch beschränkt hat, dass eben Mazedonien und Jugoslawien, Serbien, dass die halt als sichere Herkunftsländer eingestuft wurden. Und ich finde, so eine Art von Diskussion wirft schon einige Fragen auf, weil so wie sich Pegida inszeniert, ist es ja die absolute Opposition. Es sind die größten Regierungsgegner, die die Berliner Republik zurzeit kennt. Und dann tritt die eigentlich so auf, dass sie ja den Staat anruft wie so ein Papa, von dem man enttäuscht ist und dem Papa irgendwie versucht zu sagen, ey, kümmere dich doch mal nicht so sehr um die Flüchtlinge oder kümmere dich darum, dass die Flüchtlinge draußen bleiben und kümmere dich doch mal um uns. Und jetzt kommt dieser Papa daher und bleibt genau in diesem Modus des Papas und sagt, ja, du verstehst es nicht ganz. Ich versuche ja schon, was für dich zu machen und versuche ja schon, die Flüchtlinge rauszuhalten. Ich versuche dich ja zu bevorzugen, aber du musst einen klaren Blick da drauf kriegen und du darfst das nicht mit Hass tun. Das Problem, was ein CDU-Politiker mit Pegida hat, ist, dass da eine Sprache des Hasses gesprochen wird und sozusagen die normale Regierungsverwaltung ist auch unglaublich brutal, aber sie soll in einer sachlichen Sprache erklärt und vorgetragen werden und man ist dann durchaus dazu bereit, den bockigen Kindern das in dieser sachlichen Sprache zu erklären. Jetzt finde ich, ist das aber eine Frage, die auch gar nicht so einfach zu beantworten ist, nämlich wie kommt es zustande, dass es eine rechte Opposition gibt, die sich als Opposition inszeniert und auch als Opposition wahrgenommen wird, die aber vom Staat oder die mit dem Staat eigentlich ganz viele Gemeinsamkeiten hat und dass diese Differenz sozusagen des Sprechens mit Hass eigentlich eine ganz kleine Differenz ist. Und jetzt fragt man sich, warum wird das in der Berliner Republik als so ein großer Konflikt gehandelt? Und um das zu verstehen, hat mir so ein bisschen ein Buch geholfen von Markus Metz und Georg Seslen, Hass und Hoffnung, Deutschland, Europa und die Flüchtlinge. Das ist ein Buch, in dem einige Ausführungen stehen, die ich fragwürdig finde oder wo ich viele Fragen dazu habe und wo ich auch skeptisch diskutieren würde, aber ich würde sagen, in diesem Buch sind so viele wichtige Erkenntnisse und gute Formulierungen drin, dass man die beiden, Markus Metz und Georg Seslen, auf jeden Fall als wichtige Diskussionspartner wahrnehmen sollte. Und ich versuche sozusagen dieses zu verstehen, wie kommt dieses Verhältnis zwischen Staat und rechter Opposition zustande. Das will ich so ein bisschen mit den Begriffen tun, die Georg Seslen da heranführt. Es geht da zentral um die Souveränität und auch wenn es darum geht, dass der Staat sozusagen ja eigentlich eine Bürgerkriegspartei ist, dann geht es ja auch um Fragen der Souveränität. Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Wer darüber entscheidet, geht siegreich aus dem Bürgerkrieg hervor und kann sich als Allgemeines setzen. Und jetzt bringt Georg Seslen eine Definition von Souveränität, die er also ein bisschen aus den Diskursen von Hannah Arendt und Giorgio Agamben nimmt. Aber diesen Kontext finde ich vielleicht auch gar nicht so wichtig. Und er schreibt da, Souveränität ist die Sphäre, in der über Leben und Tod entschieden wird, ohne ein Opfer vorzunehmen. Und ich will versuchen, so ein bisschen zu erklären, was das heißt. Souveränität ist die Sphäre, in der über Leben und Tod entschieden wird. Also es ist klar, das kann man zum Beispiel daran erkennen, dass man eigentlich sehen kann, der Staat muss diese sogenannte Flüchtlingskrise als Krise verhandeln, deswegen, weil er darüber sich wesentlich legitimiert, seinen Bestand legitimiert und Regierungstechniken daraus entwickeln kann, dass eben sowas wie ein Flüchtlingsstrom dann als Ausnahmezustand erscheint. Und es ist ja dann so, dass der Staat halt irgendwie sozusagen über Leben und Tod entscheidet in dieser sachlichen Sprache, in der er darüber auch spricht und sozusagen die Flüchtlinge halt ganz klar von dem Souveränen in Europa abhängen. Das Leben und der Tod der Flüchtlinge, die hängen ab davon, welche Entscheidungen diese Staaten treffen. Es ist aber die Sphäre, in der über Leben und Tod entschieden wird, ohne ein Opfer vorzunehmen. Was heißt das mit diesen Opfern? Das ist so ein bisschen so ein Bild, wo man auch so ein bisschen ausholen muss. Also ein Opferritual ist ja was, wo man etwas opfert, etwas tötet und darüber aber gleichzeitig eine Schuld eingesteht. Und ich glaube, das ist genau das Problem, was die Berliner Republik mit der rechten Opposition hat. Nämlich, dass die rechte Opposition fordert, die Flüchtlinge zu opfern und das heißt auch sozusagen die Schuld einzugestehen und die Schuld zu bejahen. Die bürgerliche Republik kann aber dieses Opfer nicht vornehmen, weil durch dieses Opfer eben der Charakter der Gewalt des bürgerlichen Staates zutage träte. Und eben, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass halt bürgerliche Staatlichkeit so funktioniert, dass sie eben ihre Gewaltpotenz immer verschleiern muss. Und in dem Moment, wo sie sozusagen der rechten Opposition nachgehen würde und dieses Opfer vornehmen würde, würde sozusagen der Charakter der Gewaltförmigkeit, auf der die Verhältnisse basieren, würde zutage treten. Und ich glaube, dass das eigentlich der entscheidende Konflikt ist zwischen der jetzigen Regierung, die wir haben, und der rechten Opposition, die sich als großer Regierungskritiker hinstellt. Die Frage, ob man das Opfer vollziehen soll oder nicht. Ich habe das versucht, für die verschiedenen Parteien noch mal so ein bisschen zusammenzufassen. Also der bürgerliche Staat will über Leben und Tod entscheiden, ohne das Opfer vorzunehmen. Er will die Schuld sozusagen verbergen. Der Faschismus will das Opfer, er will das Eingeständnis der Schuld und die Bejahung der Schuld. Und vor allen Dingen der Faschist will das Opfer selbst vollführen, er will selber der Souverän sein. Darüber erklärt sich vielleicht, warum zum Beispiel so ein Magazin wie Kompakt von Jürgen Elsässer im Untertitel heißt Zeitschrift für Souveränität. Ich glaube, was da wichtig ist zu sehen, ist, dass der Faschist, wenn er das Opfer selbst vollführt, wenn er dazu schreitet, das Opfer zu vollführen und selbst souverän zu sein, könnte er nie und nimmer beim Flüchtling stehen bleiben, sondern er muss auch gleichzeitig alles mit erledigen, was der Opferung entgegensteht, alles, was mit Mitleid zu tun hat, mit Solidarität und sei es nur unter den Leuten hierzulande. Und ich denke, schon aus dem Grund wäre es wichtig, das Interesse der Flüchtlinge zum eigenen Interesse zu machen. Jetzt geht es um so eine linke Perspektive, wobei ich da besser vielleicht so finde, kommunistisch-anarchistische Perspektive. Der Kommunist-Anarchist will den Charakter des Staates offenlegen, er will kenntlich machen, dass der Staat auf dem Bürgerkrieg beruht, aber er will nicht der Souverän sein, sondern er will den Souverän aus der Welt schaffen, um ein vernünftiges Gemeinwesen zu schaffen. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge, dieses Mal angelehnt an die 5. Ausgabe der Zeitschrift Kunst, Spektakel und Revolution, die sich schwerpunktmäßig mit der Gewalt der Verhältnisse auseinandersetzt. Alle weiteren Informationen zu dieser Zeitschrift findet ihr unter spektakel.blogsport.de. Ihr hörtet hier im O-Ton Susanne Offenmüller, Roger Behrens, Jakob Heiner und Lukas Hohlfeld. Außerdem waren Textauszüge zu hören aus dem Buch Grenzsteine – Beiträge zur Kritik der Gewalt, erschienen bei Edition und Kritik. Und ihr hörtet Auszüge aus einem Text von Franz Schandl, erschienen in der 63. Ausgabe der Wiener Zeitschrift Streifzüge. Wutpilger Streifzüge hört ihr auf Radio Korax an jedem dritten Sonntag von 9:30 bis 10:30, beim FSK in Hamburg an jedem vierten Sonntag ab 14 Uhr und bei Radio Lotte in Weimar an jedem vierten Donnerstag ab 18 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas Hohlfeld.